Es war klar, dass mit der Beseitigung der Demokratie, mit der Beseitigung des Wahnsinns des materialistischen Parteienringens, mit der Beseitigung dieser ganzen Dekadenzerscheinungen unseres sozialpolitischen und wirtschaftlichen Lebens der heroische Gedanke Adolf Hitlers sich als das Grundprinzip des nationalstaatlichen und wirtschaftlichen Lebens nunmehr für alle Zeiten als Grundgesetz unseres Lebens durchgesetzt hat. Wir bekennen uns offen dazu, dass wir nationalsozialistischen Juristen in jedem Recht nur das Mittel zu dem Zweck sehen, einer Nation die hellige Kraft zum Wettstreit auf dieser Erde sicherzustellen. Heldisch sein heißt Rasse haben. Und so tritt als leitender Gesichtspunkt in die Fülle der Rechtsbegriffe ein dieser Rassebegriff. Die Rasse ist die schöpferische Substanz eines Volkes, das wertvollste Gut und die einzige wesentliche Voraussetzung der Erhaltbarkeit eines Volkes. Es ist daher Aufgabe des Rechts, diese, das charakteristische des deutschen Lebens ausmachende und die schöpferische Wurzel aller deutschen Fahrt gewährleistende Rassensubstanz des deutschen Volkes mit aller Macht, aller Welt gegenüber zu schütten. Denn wir sind ein Herrenvolk. Wir wünschen eine Erziehung des Volkes zu diesem Herrenbewusstsein. Ehre haben heißt, erzogen sein dazu, das menschliche Kind anzustellen, in seinen Wünschen den Erfordernissen des Volkes. In dem Begriff Ehre und Schutz der Ehre ist also vor allem auch der Wille zur stolzen Männlichkeit, zur Wehrhaftigkeit eines Volkes enthalten. Das deutsche Recht wird diese Wehrhaftigkeit über Rasse und Volk hinaus sichern durch schärfstes Vorgehen gegen jeglichen Verrat an Rasse, Boden, Wehr und Vaterland durch unerbittliches Erziehen des Einzelnen zu diesem Gemeinschaftsgeist und durch brutales Ausstoßen aller Minderwertigkeitsäußerungen aus dem Gemeinschaftsleben. Es kann in Deutschland kein Recht geben, das Schwächlinge schützt. Es kann in Deutschland kein Recht geben, das Feiglinge schützt. Es kann aber auch in Deutschland kein Recht geben, das der Unmoral Vorschub leistet zum Nachteil der gesunden, moralisch-sittlichen Weltanschauung, die im Volksganzen vorherrscht. Und so wird das deutsche Recht die Offenbarung der Willensinhalte des nationalsozialistischen Staates sein.